Als er heimkommt, legt er neben Elise, die am Tisch sitzt, Danke. Den Strauß Feldblumen, die er gepflückt hat. Ich habe durchs Fenster gesehen. Du bist beim Briefeschreiben? An wen denn? Und warum versteckst du den Brief von mir? Zeig her. Nö. Los, zeig her. Nö. Max, du zerreißt mir die Schürze. Max! Ich hätte ihn nie abgeschickt. Komm, gib her, ich verbrenne ihn. Einen Brief an Stuff? So was Gemeines. Das ist Erpressung, darauf steht Zuchthaus. Ich habe nie gesagt, dass es Stuff gewesen ist, der die Mädels hat abtreiben lassen. So? Und ich sollte nicht zu derselben Frau gehen, wo Stuff mit einem Mädchen war, zum Wegmachen? 500 Mark von meinem besten Freund erpressen. Du hättest nicht nur mich und Stuff hineingerissen, auch die armen Mädels wären dran gewesen, hätten ins Gefängnis gemusst. Hast du gar nicht daran gedacht? Ich war so böse. Aber ich hätte den Brief nicht abgeschickt, wenn Stuff es auch verdient hätte. Stuff hat es nicht verdient. Der ist schlecht. Der verführt dich zum Saufen und zu den Weibern. Willst du denn wieder ein Kind kriegen? Haben wir denn an den anderen nicht genug? Aber wir haben doch Geld. Wir können doch gut eins haben. Wir haben kein Geld. Dir sind die 1000 Mark zu Kopf gestiegen, von denen Gareis gequasselt hat. Aber ich habe sie nicht. Ich bin darum betrogen worden bei dem Durcheinander wegen der Bombendrohung gegen die Regierung in Stolpe. Und das habe ich dir alles erzählt. Oh, wie gemein du lügst. Pfui, Deibe. Wie geldgierig du bist, meinen besten Freund, um 500 Mark erpressen. Du, nimm dich in Acht. Wenn du so einen Brief nochmal schreibst und abschickst, dann ist das ein Scheidungsgrund. Jeder Richter trennt eine Ehe, wo die Frau so gemein ist. Ach so? Und wenn der Mann so gemein ist? Und wenn der Mann hingeht und verkauft Bilder und verrät am Bauern, dass sie ins Kittchen kommen? Das ist anständig, was? Ich hätte meinen Brief nie abgeschickt. Du aber hast deine Bilder verkauft. Das ist was ganz anderes. Jeder Pressefotograf verkauft seine Bilder. Ah, also du hast doch Geld gekriegt. Jetzt ist es raus. Und ich will meinen Brief wieder haben. Ich will nicht, dass du mit meinem Brief in der Tasche rumläufst. Und wenn du einen in der Krone hast, allen erzählst, was für eine gemeine Frau du hast. Du erzählst ja auch am Biertisch, wie ich im Bett bin. Gib den Brief her. Ich will den Brief zurück. Au! Ach, du beißt, du Ass! Au! Au! Herr Schlellop! Jetzt habe ich über dich mit Sie! Besorgt nach Haus kommen! Und Skandal machen! Zum Ersten sind Sie gekündigt! Machen Sie, dass Sie rauskommen! Sie haben hier gar nichts zu suchen! Und die Kündigung nehmen wir nicht an! Darüber bestimmt immer noch das Wohnungsamt! Nicht wahr, Max? Ja, Elise. Der Bürgermeister der pommerschen Stadt Altholm ist von einer kurzen Reise zurück. Und nur seine nächsten Vertrauten hat er eingeweiht, wohin die Reise gegangen ist. Nach Berlin, zum Innenminister des Deutschen Reichs, einem Parteifreund. In Bürgermeister Gareis ist wieder einmal das Schlachtroß geweckt worden. Im Pommerschen glimmt es und droht zu brennen. Streiks, politische Demonstrationen, Saalschlachten, das ist mittlerweile Alltag in Deutschland, aber ein Bauernboykott gegen eine ganze Stadt, gegen sein Altholm? Und überdies sitzen seine Gegner auch in Stolpe, in der Landesregierung. Temporius, der Chef, will mit den Bauern einen Kompromiss schließen, der für Gareis ein ganz fauler Kompromiss ist zwischen Altholm und den Bauern. Und deshalb ist er in Berlin gewesen, um sich gleichsam Feuerschutz zu holen. Gestern Abend in Berlin. Ach, das Hässerchen, ich sage Ihnen. Das ist das wahre Leben. Potsdamer Platz, Kurfürstendamm. Und der Minister, was für eine Wohltat mit einem guten, zuverlässigen SPD-Genossen. Wir sind uns natürlich einig. Herr Regierungspräsident Temporius, dieser dünnblütige Bürokratiehengst da in Stolpe. Haben Sie schon Ihren Schreibtisch in Augenschein genommen? Da liegt ein Brief.